Der Mann war etwas übermittelgroß. Sein gedrungener Körper wirkte kleiner, als er wirklich war. Sein Haar war lichtbraun, seine Augen klar, offen und tief dunkelblau. Er kleidete sich betont akkurat und mit versteckter Eleganz. Er liebte ein unauffälliges Grau. Sein gerader Gang wirkte überaus ungezwungen, den Kopf trug er sehr frei. Die ganze Erscheinung des Mannes hatte etwas schalkhaft Herzgewinnendes, besonders wohl deshalb, weil sie eine erstaunlich selbstverständliche, merkwürdig wohltuende Schlichtheit und Harmonie ausstrahlte. Dieses Bild des 45- bis 50-jährigen Mannes Gotthold Ephraim Lessing gewinnt man aus den Schilderungen der Zeitgenossen. Denken wir uns von ihm aus fast ein halbes Jahrhundert zurück und setzen wir dem ersten ein zweites Bild gegenüber. Da sehen wir einen 6-jährigen Knaben. Seine Kleidung ist aus rotem Tuch. Er schaut mit höchst bestimmter, wenn auch kindlich freundlicher Miene sehr offen auf ein Ziel. Seine rechte Hand hält ein aufgeschlagenes Buch auf den Knien. Die linke greift nach 3 neben ihm liegenden Folianten. Stramm stehen die Füßchen beieinander. Straff ist die Haltung. Der sicher sehr brave Maler Christian Gottlob Haberkorn hatte dem Knaben eigentlich einen Käfig mit Vogel in die Hand drücken wollen. Gotthold aber protestierte heftig. Er wolle mit einem großen, großen Haufen Bücher gemalt werden oder lieber gleich gar nicht. Zwischen diesen beiden Bildern liegt das Leben des Mannes, des Dichters und Kritikers, des Journalisten und Gelehrten, des Schriftstellers und Lehrers seines und der folgenden Jahrhunderte. Ein Leben, das überstrahlt war von den Leuchtfeuern seines Kampfes im freien Gefilde der Gedanken, das selbst aber grau dahinfloss, unter vielfachen Enttäuschungen, geschlagen vom fortwährenden Unglück bis zuletzt. Beengt, eintönig, grau verhangen, war schon der Beginn im Hause seines Vaters, der Pfarrer war. Darüber berichtet Karl Gottfried Lessing, der Bruder und sein bester Biograf. Lessing, der älteste seiner lebenden Geschwister, ist zu Kamenz den 22. Januar 1729 geboren. Versichern kann man, dass der Knabe, sobald er nur etwas lallen konnte, zum Beten angehalten wurde und den ersten mündlichen Unterricht in der Religion von seinem Vater selbst erhielt. Im 4. oder 3. Jahre wusste er schon, was, wann und wie er glauben sollte. Zugleich musste er in der Bibel und in des Vaters Katechismus lesen, welchen ihm der Vater erklärte. Bei den Betstunden, die abends alle Zeit mit der Familie gehalten wurden, lernte Lessing bei Zeiten viele Lieder. Später war ein Kandidat sein Lehrer. Dann besuchte er die Stadtschule. Das ging so bis zum 12. Jahr. Freundlich strenge Gottesgelahrtheit, klassische Bildung, Zucht. Dann kam er an die Fürstenschule St. Afra zu Meißen. Hier ändert sich bloß der Rahmen, kaum sein Inhalt. Gottesgelahrtheit, klassische Bildung, strenge Zucht. In St. Afra feierten sie vollends Triumphe. 10 Stunden pro Tag dauerte das Studium, von Gebeten umrahmt. 25 Wochenstunden wurden durch Gebete und Gottesdienste geheiligt. Dafür stand Deutsch nicht im Lehrplan. Auch Ferien gab es höchstens alle 2 Jahre. Allerdings genossen die Zöglinge sittsam gelegentliche Ausflüge, Kirchenfeste und die Kirmes. 5 Jahre ist Lessing hinter den Mauern von St. Afra. Ein fleißiger Schüler mit scharfem Verstand und einem allerdings gefährlichen Hang im Studium gelegentlich eigene Wege zu gehen, wie seine Lehrer tadelnd vermerken. Die Themen, die in Kindheit und Schulzeit aufklangen, begleiten sein Leben. Theologie und Klassik, aber auch schon Komödie, Theater überhaupt, das er zum Beispiel mit dem Plautus kennenlernt. Erstaunlich bleibt, wie wenig eine solche Jugend in ihm Ressentiments nährte. Seine erstaunliche Fähigkeit, Abstand von sich, vom Leben und der Umwelt zu gewinnen und zu halten, Distanz durch Kritik und Selbstkritik, sie muss früh wirksam gewesen sein. Allerdings lernt er schon bald, jedenfalls noch rechtzeitig, das ganz andere kennen, die Welt da draußen und deren Leben. Seine nächste Station war Leipzig. Nach dem fast mittelalterlichen Klosterregiment nun die Raffinesse der fast modernen Stadt, die Goethe 20 Jahre später ein Klein Paris nennt. Über die Veränderungen, mit denen er damals zu kämpfen hatte, berichtet er seiner Mutter. Ich komme nach Leipzig, an einen Ort, wo man die ganze Welt im Kleinen sehen kann. Ich lebte die ersten Monate eingezogen, stets bei den Büchern. Doch es dauerte nicht lange, so gingen mir die Augen auf. Ich lernte einsehen, die Bücher würden mich wohl gelehrt, aber nimmermehr zu einem Menschen machen. Ich wagte mich aus meiner Stube unter meinesgleichen. Guter Gott, was für eine Ungleichheit wurde ich zwischen mir und anderen gewahr. Eine bäuerische Schüchternheit, ein verwilderter und ungebauter Körper. Ich empfand eine Scham, die ich niemals empfunden hatte. Ich lernte tanzen, fechten, voltigieren und ich suchte Gesellschaft, um nun auch leben zu lernen. Ich lernte mich selbst kennen und seit der Zeit habe ich gewiss über niemanden mehr gelacht und gespottet als über mich selbst. Doch ich weiß nicht, was mich damals vor eine Torheit befiel, dass ich auf den Entschluss kam, selbst Komödien zu machen. Ich wagte es. Und als sie aufgeführt wurden, wollte man mich versichern, dass ich nicht unglücklich darinnen wäre. Er kam also zum Theater, um Menschen zu finden, die mehr waren als bloß Gelehrte. Und das Theater, das er nun sehr ergiebig vor und hinter der Bühne studierte, wurde von der so berühmten Friederike Caroline Neuber, der Neuberin, geleitet, von der Lessing Jahrzehnte später schrieb, Deutschland habe ihresgleichen nicht gesehen. Im Jahre 1748 berichtet die Chronologie des deutschen Theaters. Jetzt spielte die Neuberin zu Leipzig das erste Mal den jungen Gelehrten. Ein Lustspiel von Gotthold Ephraim Lessing, einem Manne, der durch seine Verdienste um unser Theater allein unsterblich wäre, wenn er nicht auch so viele andere Ansprüche auf Unsterblichkeit hätte. Ein wenig anders war die Reaktion, von der Karl Lessing berichtet. Die Mutter weinte bitterlich und gab ihren Sohn zeitlich und ewig verloren. Der Vater sah ihn am Rande des Verderbens. Stets muss Lessing für Erfolge, die er im äußeren Leben erringt, mit dreifacher Bitterkeit büßen. Die Empörung der Eltern, man bedenke, dass damals alles, was mit dem Theater zusammenhing, in die tiefste Hölle verdammt wurde. Selbst die Neuberin bekam später kein christliches Begräbnis. Die Empörung im Pfarrhaus nimmt abenteuerliche Formen an. Zur Beruhigung lebt Lessing ein Vierteljahr zu Hause, kehrt dann aber wieder nach Leipzig und zu seinen alten Gewohnheiten zurück. Er bricht sogar mit der Theologie, zu deren Studium ihn der Vater gezwungen hatte. Er meint, nicht gerade für einen Prediger geschaffen zu sein. 6 Komödien schrieb er in diesen Jahren und eine Anzahl Gedichte, anakreontische Wein- und Liebeslieder, wie sie ähnlich Goethe später in Leipzig verfasste. Die Türken haben schöne Töchter und diese scharfe Keuschheitswächter. Wer will, kann mehr als eine freien. Ich möchte schon ein Türke sein. Wie wollte ich mich der Liebe ergeben? Wie wollte ich liebend ruhig leben? Und doch sie trinken keinen Wein. Nein, nein, ich mag kein Türke sein. Seine Freude an wohlgeschliffenem Witz, an der brillanten kleinen Form, zeigt er in den Epigrammen, für die Martial der Lehrer war. Du fragst, wer gibt für meinen Sohn mir einen Namen an? Für deinen Sohn und wessen Sohn? Du schweigest, nenn ihn Pan. Abschied an den Leser. Wenn du von allem dem, was diese Blätter füllt, mein Leser, nichts des Dankes wert gefunden, so sei mir wenigstens für das verbunden, was ich zurückbehielt. Noch eine dritte kleine Form beherrscht er schon in diesen Jahren mit Meisterschaft, die Fabel. Hier folgt eines dieser bezaubernden, ironisch-poetischen Gebilde, über dessen Aktualität man schwer wird streiten können. Der Fuchs und der Storch. Erzähle mir doch etwas von den fremden Ländern, die du alle gesehen hast, sagte der Fuchs zu dem weitgereisten Storch. Hierauf fing der Storch an, ihm jede Lache und jede feuchte Wiese zu nennen, wo er die schmackhaftesten Würmer und die fettesten Frösche geschmauset. Sie sind lange in Paris gewesen, mein Herr. Wo speiset man da am besten? Was für Weine haben Sie da am meisten nach Ihrem Geschmacke empfunden? In seinem äußeren Leben trifft Lessing wieder eine Katastrophe. Die Truppe der Neuberin bricht zusammen. Sie flieht nach Wien, was auch ihn, der für einen ihrer Schauspieler gebürgt hatte, eilig von Leipzig forttreibt. Aber das hat mehr als äußere Gründe. Wie Goethes Flucht von Leipzig ist auch die Flucht Lessings Ausdruck einer Krise, die sehr schnell in einer Krankheit sichtbar wird. Sie überfällt ihn in Wittenberg, wo er auf der Fahrt nach Berlin hängen geblieben war. Ein halbes Jahr später erklärt er seiner Mutter: Ich bin mir niemals selbst zu einer unerträglicheren Last gewesen als damals. Doch ich hielt es einigermaßen für eine göttliche Schickung. Diese Krankheit beendet seine Jugendzeit. In Berlin verlässt er die Universität und geht von nun an ganz in eigener Verantwortung seinen Weg als freier Schriftsteller. Den Weg eines jahrelangen Kampfes ums tägliche Brot und um die Freiheit zu eigenem Leben und Denken. Lessing wird Journalist. Er schreibt vor allem in der noch lange hochbedeutenden Vossischen Zeitung. Er beleuchtet in den Jahren 1748 bis 1755 fast alle Gebiete des geistigen Lebens, soweit sie literarischen Niederschlag fanden. Klarheit, schlagende Kürze, gedankliche Schärfe und Logik, das sind seine Waffen. Eines der ersten Opfer ist der damals so berühmte wie überschätzte Leipziger Literaturpapst Gottsched. Nachdem endlich der Herr Professor Gottsched in seinem 50. Jahre eingesehen, dass seine bisherigen Verse nichts taugen, so hat er hin und her gesonnen, was wohl die Ursache davon sein möchte. Endlich hat er sich besonnen, dass er seine bisherigen Gedichte meistens zu Hause zwischen vier Wänden verfertiget und dass also wohl nichts fehle, als sein Heil auf Reisen zu versuchen. Dieser poetischen Reise haben wir gegenwärtige neueste Gedichte des Herrn Professor Gottsched zu verdanken. Und wir sehen daraus, dass seine poetische Stunde noch nicht kommen ist. Die Gedichte sind in dem Vossischen Buchladen für 4 Groschen zu haben und wahrhaftig recht lustig zu lesen. In Berlin bildet sich ein Freundeskreis, der regelmäßig montags im lachenden Club tagte. Einer der Freunde beschreibt den Lessing dieser Tage, der ein sehr eifriger Besucher dieser Zusammenkünfte war. In großen Gesellschaften hörte er bloß zu. Desto redseliger im Zirkel vertrauter Freunde tat er nichts weniger als zurückhaltend mit seiner Wissenschaft, die so ausgebreitet war als profund. Vermöge des feurigen Temperaments sprach er viel und geschwind, aber durchdacht. Ungemein gern disputierte er über angenommene Sätze und behauptete das Gegenteil. Und da mochte man recht haben oder nicht, man war gefangen. Sinnreiche Einfälle aus dem Stegreif folgten einander Pfeil auf Pfeil. Man ging nie von ihm hinweg, ohne etwas gelernt zu haben. Am 29. April 1752 erhält er die Magisterwürde in Wittenberg, wohin er sich eine Weile vor der ihn zersplitternden Journalisterei zurückgezogen hatte. Hier beginnt mit der Rettung des Horaz die Reihe seiner Rettungen, in denen er Verkanntes oder Vergessenes dem Irrtum und der Gleichgültigkeit zu entreißen sucht. Und die Folge seiner literarischen Fäden eröffnet er nun mit der vernichtenden Kritik der Horazübersetzung des Pastors Lange. Er unterzog sich der Mühe, die Wahrheit zu suchen, ganz unbekümmert um praktische, gesellschaftliche oder politische Gründe, ein Umstand, für den er bitter und vielfach büßen musste. Das schönste Ergebnis dieser Jahre aber war die Vollendung der Miss Sarah Sampson, die im Juli 1755 in Frankfurt an der Oder mit höchstem Erfolg erstmals aufgeführt wurde. Seine Stimme als Kritiker bekam währenddessen gefürchteten Klang. Dem Dies Irae, dem schwarzen Donnerstag, an dem jedes Mal eine neue Folge der Briefe die neueste Literatur betreffend erschien, bangten nicht bloß die jüngeren Literaten und Dichter in deutschen Landen entgegen, die Theologen nicht minder, denn was bei Lessings Herkunft selbstverständlich ist, theologische Fragen erörtert er mit besonders leidenschaftlicher Genauigkeit. Die folgenden Sätze lasen sich wie der Grund all seiner theologischen Bemühungen. Einen Gott erkennen, sich die würdigsten Begriffe von ihm zu machen suchen, auf diese würdigsten Begriffe bei all unseren Handlungen und Gedanken Rücksicht nehmen, ist der vollständigste Inbegriff aller natürlichen Religion. Zu dieser natürlichen Religion ist ein jeder Mensch nach dem Maß seiner Kräfte aufgelegt und verbunden. Da aber dieses Maß bei jedem verschieden ist, so wird auch jedes Menschen natürliche Religion verschieden sein. Gerade zur rechten Zeit, da er des Tagesstreites und aller finanziellen Unsicherheit schon sehr überdrüssig war, kommt das Angebot des Leipziger Kaufmannssohnes Winkler. Lessing möge ihn auf einer Europareise begleiten. Wir reisten den 10. Mai von Leipzig ab und sind über die Südersee, den 29. Julius, glücklich hier in Amsterdam angekommen. Wir haben uns an jedem Orte, nachdem es sich der Mühe verlohnte, einige Tage oder Wochen aufgehalten. Und sobald, als wir von hier aus die übrigen Vereinigten Provinzen werden besehen haben, werden wir nach England übergehen. So berichtet er seinem Vater. Aber schon 5 Monate später muss er dem Freunde Moses Mendelssohn mitteilen. Ja, freilich bin ich leider wieder in Leipzig. Dank sei dem Könige von Preußen. Wir wollten eben nach England übergehen, als wir Hals über Kopf wieder zurückreisen mussten. Im August 1756 war Friedrich II. In Sachsen eingefallen. Der Kaufmann Winkler rief seinen Sohn zurück und mit ihm den von diesem abhängigen Lessing. Nach dem Gesetz, unter dem sein Leben zu stehen schien, war wieder einmal ein Unternehmen am Anfang zerstört, das so bedeutsam hätte werden können. In Leipzig lebt er nun eng mit dem Freunde Ewald von Kleist zusammen, dem preußischen Offizier und Dichter des Frühling, wahrhaftig kein durch und durch rauer Kriegsmann bei all seiner Liebe für idyllische Natur. Groß ist dessen Bemühung, dem schon wieder in Unsicherheit lebenden Lessing eine gemäße Stellung zu verschaffen. Dies ist einer seiner vielen Bittbriefe. Ich muss Sie noch einmal erinnern, ob es nicht anginge, dem Herrn Lessing die erledigte Stelle bei dem Prinzen von Preußen zu verschaffen. Vielleicht ist die Religion im Wege. Vielleicht ist auch im Wege, dass Herr Lessing kein Franzose oder Schweizer ist. Sollten aber diese beiden Umstände nicht hinderlich sein, so sehe ich nicht ab, wo man einen besseren Mann für diesen Posten finden könne. Selbstverständlich war, wie stets, wie noch in unseren Tagen, der bessere Mann gar kein Anreiz. Wohl aber die Religion und die Staatsangehörigkeit. Und diese beiden waren denn auch im Wege. So kehrt Lessing nach Berlin zur alten Tätigkeit und zu den alten Freunden zurück. Der Krieg hatte dort die politischen Themen in den Vordergrund gedrängt. In Leipzig war Lessing fritzisch gesonnen. In Berlin schimpft man ihn sächsisch. Vielleicht zwar ist auch der Patriot bei mir nicht ganz erstickt. Obgleich das Lob eines eifrigen Patrioten nach meiner Denkungsart das allerletzte ist, wonach ich geizen würde. Des Patrioten nämlich, der mich vergessen macht, dass ich ein Weltbürger sein sollte. Obwohl er am 23. Oktober 1760 die Auszeichnung erfährt, Mitglied der Berliner Akademie zu werden, findet er immer noch kein Amt, das er guten Gewissens annehmen könnte. Aber einige Monate später erhält der Freund Moses Mendelssohn diese Zeilen. Glaubtest du nicht, dass es bald wieder einmal Zeit sei, mehr unter Menschen als unter Büchern zu leben? Dass man nicht bloß den Kopf, sondern nach dem 30. Jahr auch den Beutel zu füllen bedacht sein müsse? Geduld, dieser ist schneller gefüllt als jener. Und alsdann bist du wieder bei deinen Freunden und studierst wieder. Oh, wenn dieses alsdann schon morgen wäre. Es folgt eine recht seltsame Zeit. Seine freien Stunden verbringt der achtbare Gelehrte, der gefürchtete Kritiker, der hochgeschätzte Dichter mit Offizieren. Und in ihren Kreisen beginnt er zu spielen, eine Leidenschaft, die ihn von nun an nicht mehr verlässt. Der Bruder Karl berichtet darüber. Einer seiner Freunde, der ihn beim Pharao-Tisch beobachtete, sah einmal, wie ihm die Schweißtropfen vom Gesicht herunterliefen. Als sie miteinander nach Hause gingen, tadelte er ihn, dass er nicht bloß seine Börse, sondern seine Gesundheit ruinieren würde. Im Gegenteil. antwortete Lessing. »Die heftige Bewegung setzt meine stockende Maschine in Tätigkeit und bringt die Säfte im Umlauf. Sie befreit mich von einer körperlichen Angst, die ich zuweilen leide.« Neben den Erregungen des Spiels und dem stupiden Dienst stockt, wie seine Freunde befürchteten, der Arbeitseifer keineswegs. Er studiert Spinoza, die Kirchenväter, entwirft die Mina von Barnhelm, bemüht sich um Fragen der bildenden Kunst und beginnt den Laokoon. Freilich mündet diese ungeheure Anstrengung, wie damals in Leipzig, wieder in Krise und Krankheit. Damit war noch einmal ein Versuch, seine Vorstellung vom Leben mit der Realität zu kombinieren, also dem Schicksal seinen Teil abzutrotzen, gescheitert. Gewonnen aber, und auch das wiederholt sich stets, gewonnen war aus den Katastrophen des äußeren Lebens das Kunstwerk Minna von Barnhelm, über das Goethe zu Eckermann sagte: »Sie mögen denken, wie das Stück auf uns Anfänger wirkte, als es in jener dunklen Zeit hervortrat. Es war wirklich ein glänzendes Meteor. Es machte uns aufmerksam, dass noch etwas Höheres existiere, als wovon die damalige schwache Epoche einen Begriff hatte.« Im Mai 1765 kehrt Lessing nach Berlin zurück und findet eine veränderte Stadt. Eine Stadt in einer Art Nachkriegs- und Siegespsychose, die ihm wenig behagt. Handel, Wandel, Übermut und Leichtsinn blühen. Persönliche Schwierigkeiten treten hinzu, neue zu den alten finanziellen Leiden, etliche Pläne scheitern, davon der, ihm die Stelle als königlicher Bibliothekar zu verschaffen. Friedrich II. Mochte Lessing nicht, der zu wenig Rücksicht genommen hatte auf die königlichen Liebhabereien, Vorurteile und Freundschaften. Währenddessen vollendet er seinen Laokoon, dieses Elementarbuch der bildenden und redenden Künstler bis ins 19. Jahrhundert hinein. Goethe schreibt darüber in Dichtung und Wahrheit: »Man muss Jüngling sein, um sich zu vergegenwärtigen, welche Wirkung Lessings Laokoon auf uns ausübte, indem dieses Werk uns aus der Region eines kümmerlichen Anschauens in die freien Gefilde des Gedankens hinriss.« Endlich eröffnet sich eine neue Möglichkeit, äußere Sicherheit mit innerem Auftrag zu verbinden. Am 1. Februar 1767 meldet Lessing dem Dichter Gleim: »Ja, in Hamburg bin ich gewesen. Und in 9 bis 10 Wochen denke ich wieder hinzugehen, um auf immer da zu bleiben. Ich hoffe, es soll mir nicht schwerfallen, Berlin zu vergessen. Was hatte ich auf der verzweifelten Galeere zu tun? Ich will meine theatralischen Werke in Hamburg aufführen lassen. Und kennen Sie einen gewissen Herrn Bode daselbst? Dieser Mann legt in Hamburg eine Druckerei an und ich bin nicht übel willens, gemeinschaftliche Sache mit ihm zu machen.« Lessing war nach Hamburg berufen worden, um dort den Aufbau eines deutschen Nationaltheaters dramaturgisch zu leiten. Mit der Eröffnung am 22. April 1767 wird die hamburgische Dramaturgie angekündigt. Sie soll ein kritisches Register aller aufzuführenden Stücke werden, in Verbindung mit einer Erklärung der Poetik des Aristoteles. Selbstverständlich zerbrachen, wie schließlich alle nicht-literarischen Unternehmungen Lessings, auch diese Versuche, ehe sie recht eigentlich begonnen hatten. Eitelkeit und Furcht der Schauspieler litten keine Kritik. Die Geldgeber mischten sich ein, und zu allem Übel donnerten die Geistlichen von den Kanzeln wieder diese sündige Stätte. Auch der Verlag zerbricht. Mit vielen Schulden geht Lessing aus dem Desaster hervor. Das Angebot des Erbprinzen von Braunschweig, die Bibliothekarstelle in Wolfenbüttel zu übernehmen, kommt deshalb als Rettung. Er schreibt darüber, wiederum betont optimistisch, an den Vater: »Die Stelle ist so, als ob sie von jeher für mich gemacht wäre. Sie ist auch einträglich genug, dass ich allmählich davon leben kann, wenn ich nur erst wieder auf dem Trockenen bin, das ist, aus meinen Schulden sein werde.« In dieser ersten Wolfenbütteler Zeit vollendet Lessing die Emilia Galotti, die er schon in den 50er Jahren begonnen hatte. Und er wird wahrhaftig ein Bibliothekar. Er sucht nach vergessenen Schätzen, die er neu herausgibt, und setzt damit seine Rettungen und seine lebenslange Herausgebertätigkeit fort. Indessen verliert sich der hoffnungsvolle Ton sehr bald aus seinen Briefen. Die Einsamkeit der grauen Stadt drückt ihn nieder. Immer anfälliger wird er gegen Melancholie und Krankheit. Ertragen lässt ihn dies alles allein die Liebe zu der einzigen Frau, die in seinem Leben Bedeutung gewann. Die Liebe zu Eva König. Er hatte sie und ihren Mann in Hamburg schätzen gelernt. Der Mann starb auf einer Reise in Neapel. Und von da an wachsen diese beiden Menschen zusammen, freilich auf eine sehr herbe, sehr distanzierte, aber auch sehr innige Weise. Ich gehe heute nun schon den ganzen Abend mit Ihnen spazieren. Und wenn es wirklich geschehe, was hätte ich Sie da nicht alles zu fragen? Ungefähr können Sie es erraten. Und von einer so fertigen Briefschreiberin als Sie sind, kann ich es schon verlangen, dass sie mir ein langes und breites auf die erratenen Fragen antwortet. Eva antwortet darauf postwendend: Machen Sie, dass Sie bald kommen, sonst kommt eine ganze Ladung Frauenzimmer, um Sie abzuholen. Ich denke, dies ist die härteste Drohung, die ich Ihnen machen kann. Denn eben lege ich Ihre Sinngedichte aus den Händen und bin in meiner längst gehegten Meinung, Sie seien ein Erzweiberfeind, nun völlig bestärkt. Sie müssen an verzweifelt böse Weiber geraten sein. Ist dieses, so verzeih ich Ihnen. Sonst aber müssen Sie wahrhaftig für alle die Bosheit, so Sie an uns ausüben, noch gestraft werden. Das Mädchen, das Sie sich wünschen, sollen Sie wenigstens nie finden. Nun, das Mädchen, das er sich in den Sinngedichten gewünscht hatte, bekam er wahrhaftig nicht. Er gewann mehr, denn Eva König war seiner würdig. Schon ihr Briefstil erinnert an den seinen. Auch sie liebt den Witz, das antithetische Spiel und die Klarheit. Ein sehr schönes Beispiel ihrer liebenswürdigen Nüchternheit ist die Warnung an den Freund, der voll Ärger und Zorn zu heftig gegen seinen Herrn, den Herzog, vorgehen wollte. Mein liebster Freund, nicht umsonst habe ich mich vor dem ersten Brief aus Braunschweig gefürchtet. Die Art, wie Sie Ihre Sache dem Herzog vorzutragen denken, scheint mir gar zu gefährlich. Mich deucht, ich würde Sie nicht wählen, wäre ich auch in den verworrensten Umständen, und das sind Sie doch nicht. Ihre Schulden müssten sich denn höher belaufen, als mir bekannt ist. Sonst wüsste ich nicht, wie Sie um lumpichte 1000 Reichstaler Ihre Ehre so in die Schanze schlagen wollen. Am 31. August 1771 verlobt sich Lessing mit Eva König. Aber wie nicht anders zu erwarten, Unglück über Unglück schiebt sich zwischen sie. Erst nach 5 Jahren können sie heiraten. Für Lessing Jahre der schärfsten Depression, weil die Geldsorgen wachsen, weil die Gesundheit immer heftiger schwankt und weil die Einsamkeit um ihn undurchdringlich scheint. Eine Reise, wie ein plötzlicher Ausbruch unternommen, führt im Jahre 1775 nach Wien. Von da aus jagt er als Begleiter des jungen Prinzen von Braunschweig viel zu hastig und durch lästige Tätigkeit vielfach gebunden durch Italien. Schatten liegen auf all diesen Unternehmungen. Endlich zurückgekehrt nach Wolfenbüttel scheint auch ihn das zu erwarten, was die Leute das Glück nennen. Die finanzielle Lage bessert sich. Er wird Hofrat, was er seinen Freunden recht ironisch mitteilt. Er heiratet Eva König und er übernimmt die Vaterstelle für ihre 4 Kinder aus der ersten Ehe. Am 1. Dezember 1776 schreibt er an den Bruder Karl: Meine Frau kennst du, ob du gleich ihrer dich wohl schwer erinnern wirst. Wenn ich dich versichere, dass ich sie immer für die einzige Frau in der Welt gehalten, mit welcher ich mich zu leben getraute, so wirst du wohl glauben, dass sie alles hat, was ich an einer Frau suche. Nicht viel mehr als ein Jahr danach teilt er einem Freunde mit: Ich ergreife den Augenblick, da meine Frau ganz ohne Besonnenheit liegt, um Ihnen für Ihren gütigen Anteil zu danken. Meine Freude war kurz. Und ich verlor ihn so ungern, diesen Sohn. Denn er hatte so viel Verstand. So viel Verstand. Glauben Sie nicht, dass die wenigen Stunden meiner Vaterschaft mich schon zu einem Affen von Vater gemacht haben? Ich weiß, was ich sage. War es nicht Verstand, dass man ihn mit eisernen Zangen auf die Welt ziehen musste? Dass er so bald Unrat merkte? War es nicht Verstand, dass er die erste Gelegenheit ergriff, sich wieder davon zu machen? Ich wollte es auch einmal so gut haben wie andere Menschen. Aber es ist mir schlecht bekommen. Und 10 Tage hierauf schreibt er dem gleichen Freunde: Meine Frau ist tot. Und diese Erfahrung habe ich nun auch gemacht. Ich freue mich, dass mir viel dergleichen Erfahrungen nicht mehr übrig sein können zu machen. In dieser düsteren Zeit, unter all diesen Schlägen, focht er den strahlendsten Kampf aus. Den mit dem Hamburger Hauptpastor Götze. Diesen wackeren Geheimpolizisten und Dragoner Gottes hat Lessing selbst am genauesten gezeichnet, und zwar im Nathan. Dort findet sich das Gespräch des Tempelherrn mit dem Patriarchen, als der Götze hier erscheint. Mich schaudert. Doch zuallererst erkläre sich der Herr, ob so ein Fall ein Faktum oder eine Hypothese. Ich glaubte, das sei eins, um euer hochehrwürden Meinung bloß zu vernehmen. Eins? Da seht der Herr, wie sich die stolze menschliche Vernunft im Geistlichen doch irren kann. Mitnichten. Ist nicht alles, was man Kindern tut, Gewalt? Zu sagen, ausgenommen, was die Kirche an Kindern tut. Wie die große Pflicht zu glauben, ganz und gar ein Kind nicht lehren, das ist zu arg. Mich wundert sehr, Herr Ritter, euch selbst. Ehrwürdiger Herr, das Übrige, wenn Gott will, in der Beichte. Was? Mir nun nicht einmal Rede stehen? Den Bösewicht, den Juden mir nicht nennen? Mir ihn nicht zur Stelle schaffen? Oh, da weiß ich Rat. Ich gehe sogleich zum Sultan. Auch mache ich ihm gar leicht begreiflich, wie gefährlich selber für den Staat es ist, nichts glauben. Alle bürgerlichen Bande sind aufgelöst, sind zerrissen, wenn der Mensch nicht glauben darf. Ich will den Sultan vorbereiten, wenn es euer Hochehrwürden so gefällt. Oh, ich weiß, der Herr hat Gnade gefunden vor Saladin. Ich bitte meiner nur im Besten, bei ihm eingedenk zu sein. Mich treibt der Eifer Gottes lediglich. Was ich zu viel tue, tue ich ihm. Das wolle doch ja der Herr erwägen. Frucht des Streites mit diesem Eifer Gottes war der Anti-Götze, fast ein Kunstwerk der Polemik und beispielhaft heute wie eh und je. Nach dieser großen Fehde, die ihm den Tod seiner Frau überstehen half, fielen die alten Übel verstärkt über ihn her. Ich bin mir hier ganz allein überlassen. Ich habe keinen einzigen Freund, dem ich mich ganz anvertrauen könnte. Ich werde täglich von 100 Verdrießlichkeiten bestürmt. Ich muss ein einziges Jahr, das ich mit einer vernünftigen Frau gelebt habe, teuer bezahlen. In der Nacht, die auf diese dunklen Zeilen folgte, gibt Lessing, wie er sagt, einem närrischen Einfall nach und nimmt einen alten dramatischen Plan wieder auf. Er beginnt mit der Arbeit an Nathan dem Weisen. Nach dessen Abschluss schreibt er dem Bruder Karl: Es kann wohl sein, dass mein Nathan im Ganzen wenig Wirkung tun würde, wenn er auf das Theater käme, welches wohl nie geschehen wird. Genug, wenn unter 1000 Lesern nur einer daraus an der Evidenz und Allgemeinheit seiner Religion zweifeln lernt. Nach dem Nathan vollendet er unter anderem noch den brillanten Dialog Ernst und Falk, Gespräche für Freimaurer. Er selbst war einer Hamburger Loge beigetreten. Und die 100 wie gestochen präzisen Absätze seiner Erziehung des Menschengeschlechts. Diese Prosa zeigt den Dichter suchend nach der Wahrheit auf der Höhe seiner Meisterschaft. Doch über solcher Anspannung welkt er schnell dahin. An Moses Mendelssohn schreibt er 4 Monate vor seinem Tod: Ich glaube nicht, dass Sie mich als einen Menschen kennen, der nach Lob heißhungrig ist. Aber die Kälte, mit der die Welt gewissen Leuten zu bezeugen pflegt, dass sie ihr auch gar nichts recht machen, ist, wenn nicht tötend, doch erstarrend. Ach, lieber Freund, diese Szene ist aus. Aber ehe sie vollends zu Ende geht, rüsten die Gegner nochmals gegen ihn. Sie versuchen, die Kommission des Corpus Evangelicorum mobil zu machen, damit sie eine Strafe gegen ihn verhänge. Aber sie erreichen ihn nicht mehr. Am 15. Februar 1781, abends 7 Uhr, starb Gotthold Ephraim Lessing. Entschlossen, ruhig, voll Besinnung bis in den letzten Augenblick. Nach seinem Tod schreibt Johann Gottfried Herder: Und so ist Lessing auch aus unserer Mitte weggerückt. Nun auch Lessing. Dieser letzte Schlag hat mich betäubt. Denn, oh, wie selten werden so viele, so mannigfaltige, so große Talente in einer Person vereinigt. Und wenn ich überdenke, was ein einziges Werk wie Nathan der Weise ist, was es für mich, für jeden, der einen Sinn für Vollkommenheit in den Werken des Geistes hat, ist, was nur etliche solche Bogen wie die Erziehung des Menschengeschlechts für mich waren, welch ein Gewinn, welche Entschädigung für ganze Jahre von Dürre, Mangel und Misswachs, und mir dann sagen muss, er ist nicht mehr, der meinem Geist und Herzen solche Feste geben konnte. Man wird sich fragen, wo ist nun der Denker, der helle, tiefblickende, weit umschauende, philosophische Denker, der uns diesen Denker, wo ist der Kenner der menschlichen Natur, der uns diesen Menschenkenner, wo ist der Mann von Geschmack und feinem, scharfem, sicherem Urteil, der uns diesen Mann ersetzen könnte? Und man wird sich keine Antwort geben können.